freue ich mich ja auch drauf. Kontakt anzeigen. 002. Arbeiten. Ja. Ja, doch. Die Nummer. Doch. Ja. Also wenn du jetzt mit meiner Nummer guckst, ja, dann tatsächlich jetzt so die Nummer drin. Ja. Mit 803. Okay. Im WhatsApp.